NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Friedhelm Tock liest nun den dritten Teil der Novelle Pole Poppensbähler von Theodor Storm. Die Novelle Pole Poppensbähler erscheint dem unvoreingenommenen Leser auf den ersten Blick nicht als ein Jugendbuch. Gedruckt wurde sie erstmalig 1874 im vierten Band der in Leipzig erscheinenden Zeitschrift Deutsche Jugend, auf deren Bitte Storm sie schrieb. Sie wurde zum Publikumserfolg. Im Nachwort zur Buchausgabe 1875 schreibt Storm: »Wenn du für die Jugend schreiben willst, so darfst du nicht für die Jugend schreiben. Es galt, einen Stoff zu finden, der gleichwohl wie für den reifen Menschen so auch für das Verständnis und Teilnahme der Jugend geeignet war.« So sind es denn zwei Themen, um die die Novelle kreist: die lebenslange Liebe, die schon in der Kindheit entsteht, und das Leben als Künstler in einer sich verbürgerlichenden Welt. Beide Themen stellt Storm ins Zentrum seiner Geschichte, die, wie oft bei Storm, von einer Rahmenhandlung umfasst wird. Ein Ich-Erzähler bittet Paul Paulsen, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Der Knabe Paul ist vom Puppenspiel und seinen Akteuren der Familie Tendler mit ihrer kleinen Tochter Lisey fasziniert und sucht den Kontakt zu diesem fremdartigen, reizvollen Mädchen. Eine Vorstellung hat er schon gesehen, zu einer zweiten wird er abends gehen, Dr. Faustus Höllenfahrt. Doch zuvor zeigt Lisey ihm auf seinen Wunsch die wertvollen alten Marionetten in ihren Kisten. Anfassen ist natürlich streng verboten. Doch Paul kann der Versuchung nicht widerstehen, den Kasperl auszuprobieren. Dabei gibt es einen kleinen Krach, den er aber verdrängt. Doch in der Vorstellung stellt sich beim Auftritt des Kasperl heraus, dass er ihn sehr wohl beschädigt hat. Denn er bekommt die Arme nicht mehr in die Höhe, was die Schauspieler zu Improvisationen zwingt, um das Stück weiterspielen zu können. Lisey weiß, dass Paul der Schuldige ist, hat aber furchtbare Angst vor der Strafe ihrer strengen Mutter. Die beiden Kinder verstecken sich und lassen sich nach der Vorstellung im Bühnenraum einschließen, wo die Puppen an einem Drahtseil aufgehängt sind, vom Mond beschienen und leise bewegt durch den Wind. Es liest wieder Friedhelm Tock. Unweit vom Fenster aber, so, dass die Kulissen dort vor dem Anblick dieser schwebenden Tänzer schützen mussten, stand die große Kiste. Sie war offen. Ein paar wollene Decken, vermutlich zum Verpacken der Puppen bestimmt, lagen nachlässig darüber hingeworfen. Als ich mich eben dorthin begeben hatte, hörte ich Lisey vom Fenster her so recht aus Herzensgrunde gähnen. »Bist du müde, Lisey?« fragte ich. »Oh nein«, erwiderte sie, indem sie ihre Ärmchen fest zusammenschränkte. »Aber ich friere halt.« Und wirklich, es war kalt geworden in dem großen leeren Raume, auch mich fror. »Komm hierher«, sagte ich, »wir wollen uns in die Decken wickeln.« Gleich darauf stand Lisey bei mir und ließ sich geduldig von mir in die eine Decke wickeln. Sie sah aus wie eine Schmetterlingspuppe, nur dass oben noch das allerliebste Gesichtchen herausguckte. »Weißt«, sagte sie und sah mich mit zwei großen, müden Augen an, »ich steig ins Kistel, da hält's warm.« Das leuchtete auch mir ein. Im Verhältnis zu der wüsten Umgebung winkte hier sogar ein traulicher Raum, fast wie ein dichtes Stübchen. Und bald saßen wir armen, törichten Kinder wohlverpackt und dicht aneinander geschmiegt in der hohen Kiste. Mit Rücken und Füßen hatten wir uns gegen die Seitenwände gestemmt. In der Ferne hörten wir die schwere Saaltür in den Falzen klappen. Wir aber saßen ganz sicher und behaglich. »Friert dich noch, Lisey?« fragte ich. »Kapisal.« Sie hatte ihr Köpfchen auf meine Schulter sinken lassen. Ihre Augen waren schon geschlossen. »Was wird mein Gutsvaterl?« lallte sie noch. Dann hörte ich an ihren gleichmäßigen Atemzügen, dass sie eingeschlafen war. Ich konnte von meinem Platze aus durch die oberen Scheiben des einen Fensters sehen. Der Mond war aus seiner Wolkenhülle wieder hervorgeschwommen, in der er eine Zeit lang verborgen gewesen war. Die alte Bas konnte jetzt wieder vom Himmel herunterschauen, und ich denke wohl, sie hat's recht gern getan.